zum Thema Feminismus und historischer Materialismus, eine unglückliche Ehe. Ich werde kurz ein paar einführende Worte sagen und dann an Katharina und Max übergeben. Die wollen Input machen und dann wollen wir aber auch die Diskussion für alle öffnen. In unserem Strategiepapier, der kommende Aufprall, haben wir uns über die gegenwärtige gesellschaftliche Situation und Handlungsmöglichkeiten der Linken Gedanken gemacht. In diesem Kontext ist die Auseinandersetzung mit feministischer Theorie und emanzipatorischer Bewegung ein wichtiger Bestandteil. Dabei ist eine feministische Bewegung als integraler Bestandteil einer gesellschaftlichen Emanzipation zu denken. Das vorausgesetzt stellt sich jedoch die Frage nach dem Verhältnis von Klassenkämpfen und feministischen Kämpfen, die viel zu oft entweder mit einer Unterordnung von feministischen Kämpfen als Nebenwiderspruch oder als Verleugnung von Spaltungen entlang des Geschlechterverhältnisses innerhalb der Klasse beantwortet wurde. Die Frage dieses Verhältnisses stellt sich auch praktisch in Bezug auf unseren Vorschlag einer gesellschaftlichen Selbstorganisierung und einer Veränderung der Subjektivität in ökonomischen und sozialrevolutionären Kämpfen. Klar ist, dass sich geschlechtsspezifische Unterdrückung nicht von alleine auflöst, wenn ökonomische Kämpfe geführt werden. Wie kann eine feministische Intervention und ein eigener Kampf aussehen, der sich auch in Bezug setzt zu einer historisch-materialistischen Gesellschaftsanalyse? Und wie kann sich das in sozialrevolutionärer Organisation niederschlagen? Das sind einige der Fragen, die uns gerade beschäftigen und deren Anstoß die Kritik der Transit Leipzig an unserem Strategiepapier war. In ihrer Kritik zeigen sie, dass diese Thematik in unserem Strategiepapier unterbelichtet geblieben ist und wie Geschlechterverhältnisse in diesem Kontext mit einbezogen werden müssen. Den Text könnt ihr auch bald in der demnächst entscheidenden Diskursausgabe nachlesen. Da gibt es verschiedene Texte von Gruppen, die auf das Strategiepapier geantwortet haben. Bevor ich jetzt das Wort an Katharina und Max übergebe, noch zwei kurze Anmerkungen. Also zum einen ist es eine Veranstaltungsreihe, das heißt, wir machen eigentlich jeden Monat, immer im ersten Dienstag, eine Veranstaltung. Im nächsten Monat werden Leute der FAU Frankfurt über ihren Arbeitskampf bei der Lebenshilfe Frankfurt berichten. Da geht es um Arbeitskämpfe von Beschäftigten in der sozialen Arbeit, was sich im Spannungsfeld zwischen bedarfsgerechter Unterstützung von Menschen, einer kosteneffizienten Lohnarbeit, was gefordert wird, und den Bedarfen der lohnabhängig Beschäftigten bewegen. Außerdem geht jetzt während der Veranstaltung eine E-Mail-Liste rum, falls ihr über kommende Veranstaltungen informiert werden wollt, könnt ihr euch da eintragen. Genau, dann schön, dass ihr da seid und ich übergebe das Wort an euch. Ja, vielen Dank, dass wir eingeladen wurden. Ich bin Katharina. Ich bin seit 7 Jahren in der Redaktion von der Zeitschrift Outside the Box, Zeitschrift für feministische Gesellschaftskritik. Ich habe hier auch schon, oder wir haben unseren kleinen Bauchladen hier auch schon eröffnet. Genau, also ich habe auch Hefte dabei, falls ihr da Interesse habt, verkaufe ich die auch sehr gerne an euch. Ich bin auch noch in dem Arbeitskreis zur Kritik der Geschlechterverhältnisse in der Translib Leipzig. Die unter anderem Max und ich zusammen initiiert haben dort. Und da beschäftigen wir uns einerseits mit dem Verhältnis von Arbeit und Geschlecht, aber auch noch breiter mit der Kritik des Geschlechterverhältnisses. Auch von mir vielen Dank für die Einladung und fürs Kommen. Ich bin Max und ich bin eben ebenfalls aus Leipzig. Und ja, auch Teil von dem kommunistischen Bildungsprojekt Translib. Und ja, ich habe hier auch was mitgebracht, das ich auch nicht mal verkaufen will. Also es sind hier so Koalitionspapier heißt das. Ich weiß nicht, kennt vielleicht auch manche das. Haben wir vor ein paar Jahren mal geschrieben und da beschäftigen wir uns auch mit dem, worum es heute Abend gehen wird unter anderem. Und die könnt ihr euch gerne mitnehmen. Und genau, ich bin eben auch Teil dieses Arbeitskreises zur Kritik der Geschlechterverhältnisse. Und wir haben gemeinsam eben noch mit einem dritten Freund und Genossen diesen Text geschrieben. Genau, und ja, wie du ja auch schon gesagt hast, sind wir auch wegen des Textes, oder das war so ein bisschen der Kontakt, deshalb sind wir jetzt hier. Und ihr werdet auch merken, wenn ihr irgendwann mal vielleicht Lust habt, diesen Text zu lesen, dass wir jetzt viele Gedanken, die wir jetzt hier vielleicht äußern werden, finden sich auch im Text. So, also das ist sozusagen ein bisschen das Gerüst. An manchen Stellen nehmen wir auch ein bisschen Bezug auf den Text von der AKK. Genau, und wie du ja auch schon gesagt hattest, die Frage von euch war ja auch damals, okay, was habt ihr da auch zu kritisieren? Also das war ja sozusagen das war ein Angebot für eine Diskussion, was ich auch, oder was wir, glaube ich, auch beide und auch Marco, der den Text mitgeschrieben hat, sehr geschätzt haben, dass man gemeinsam versucht, in so ein Gespräch zu kommen. Das ist eigentlich ja auch der Plan für heute Abend. Genau, wir werden jetzt so eine Art Einleitung oder Input geben mit grundlegenden Gedanken. Worum es uns jetzt heute geht, ist tatsächlich eine Theoretisierung. Also es wird recht theorielastiger, unsere Einleitung. Und dann hoffen wir, mit euch in eine Diskussion zu kommen. Über alles, was euch interessiert. Ja. Wie gesagt, um nochmal so ein bisschen das aufzurufen, was eigentlich der Anlass jetzt war, überhaupt für diesen Abend und den Text, den wir geschrieben haben. Das Ganze ist natürlich abhängig letztlich von dem Text, der kommende Aufprall, weil es eben eine Replik ist. Und also wie schätzen wir den Text eigentlich ein? Da könnte man jetzt erstmal sagen, dass wir einige Einschätzungen und Interessen des Textes teilen und andere eben kritisieren oder ergänzen würden. Und jetzt zunächst dazu, was wir eigentlich teilen, worin wir übereinstimmen, unserer Meinung nach. Also wir teilen eben die grundsätzliche Einschätzung, dass wir immer noch in einer kapitalistischen Klassengesellschaft leben und halten dementsprechend eben die oft bis in die radikale Linke hinein vertretene These von einem Ende der Klassengesellschaft für falsch. Und zweitens, genau, das sind jetzt vier Punkte. Zweitens stellt sich dann eben auch für uns nach wie vor diese Aufgabe einer Selbstorganisation der ausgebeuteten Lohnarbeiterinnen. Und auch, also die Frage des Klassenkampfes halten wir auch für richtig und wichtig. Und deshalb finden wir eben auch viele Momente dieser Kritik der AKK und der linken Kampagnenpolitik richtig. Und drittens finden wir es dann eben auch gut, dass in dem Text jetzt nicht Theorie gegen Praxis oder Praxis gegen Theorie ausgespielt wird, wie das oft passiert, sondern dass eben erkannt wird, dass eine politische Strategie sich im Zusammenhang mit einer theoretischen Analyse der Veränderungen von der gesellschaftlichen Arbeitsteilung und der Klassenzusammensetzung entwickeln muss und sich auch verändern muss, wenn die gesellschaftliche Wirklichkeit in diesem Sinne sich verändert. Ja, also zum Beispiel, dass dann da so auf die Care-Arbeit eingegangen wird und so, fanden wir halt gut in dem Zusammenhang. Ja, und viertens denken wir, dass es eben auch ein Schritt in die richtige Richtung ist, diese zwei Kategorien, Klasse und auch gesellschaftliche Totalität, als zentrale Kategorien von Gesellschaften mit kapitalistischer Produktionsweise zu begreifen und die so zentral zu thematisieren. Und wo setzt jetzt unsere Kritik ein? Dazu jetzt Katharina. Genau. Also, oder als Überleitung, also wir haben ja Kritikpunkte, wie gesagt. Und zwar sind wir der Ansicht, dass die Kategorie von der Klasse und die damit zusammenhängenden Aspekte wie Klassenantagonismus oder auch Klassenbewusstsein und auch Klassenkampf zwar notwendige Bestimmungen sind, oder die Klasse ist ja auch eine Kategorie, also notwendige Kategorien, um diese Gesellschaft zu begreifen und auch Ausbeutung und Herrschaft am Ende effektiv gegenübertreten zu können, also auch für die Praxis dann. Aber es handelt sich eben nicht um eine hinreichende Bedingung. Also sie ist notwendig, aber nicht hinreichend, um wirklich die gegenwärtigen Entfremdungserscheinungen des ganzen Lebens oder der Lebensprozesse der Menschen halt wirklich kritisieren zu können. Genau, also das Klassenverhältnis zu analysieren und die Kategorie Klasse versuchen zu begreifen, reicht also nicht aus, um alle Formen von Entfremdung zu begreifen und anzugreifen. Und da haben wir eben auch in dem Papier der AKK eben festgestellt, dass wir halt denken, dass da insbesondere das weiblichkeitsfeindliche Geschlechterverhältnis mit der Kategorie Klasse eben nicht umfassend begriffen werden kann. Genau. Und wir glauben auch, dass halt, also gerade dieses hierarchische Geschlechterverhältnis und wesentliche Aspekte davon in vielen marxistischen Analysen völlig unter den Tisch fallen Und das, also bei dem Papier der AKK, wenn ihr das gelesen habt, seht ihr auch, das fällt da nicht komplett unter den Tisch. Also das Problem dieser marxistischen Analysen ist eben, dass sie versuchen, mit dem begrifflichen Arsenal der Kritik der politischen Ökonomie die ganze gesellschaftliche Totalität zu fassen und alle Ausbeutungsverhältnisse. Und wir glauben eben, dass da ein theoretisches Problem liegt, aber dass sich das auch politisch rächen wird. Weil unter anderem eben Entfremdungen und dann auch notwendige Kämpfe, die nicht entlang der Klassengrenze laufen, mit dem Mittel des Klassenkampfes ja möglicherweise auch gar nicht bekämpft werden können oder aufgehoben werden können. Wir glauben auch, dass das dann Auswirkungen hat, also für den Begriff oder die Kategorie der gesellschaftlichen Totalität. Und dass, wenn man die Totalität eben ausgehend von der Analyse des Klassenverhältnisses und nur von dort aus denkt, dass man dann eigentlich zu einem einseitigen und abstrakten Begriff von Totalität kommt. Und wir kritisieren jetzt aber nicht nur so einen marxistischen Reduktionismus, wie man also vielleicht sagen könnte, sondern also uns befriedigt eben auch andererseits eben nicht die ein Feminismus, der von Klassengegensätzen schweigt oder sich beispielsweise auf eine Kritik von Sprache, Kultur und Diskursen oder auch von Haltungen, Subjektivität beschränkt. Also weder das noch also eine Theorie, die Gesellschaft nur aus dem Klassengegensatz heraus begreifen möchte, denken wir, ist eigentlich ausreichend. Und wenn wir sagen, dass wir jetzt zum Beispiel sowas wie Diskurse, Kultur, Bilder und solche Sachen, also dass wir die dass wir nicht denken, dass das ganze Wesen der Gesellschaft ist, dann denken wir trotzdem, dass eine Theorie von diesen Aspekten der gesellschaftlichen Totalität eben auch notwendig ist. Und was wir eigentlich gerne versuchen würden oder vorschlagen würden, ist eben, dass man eine historisch-materialistische Theorie entwickeln müsste, die halt auch diesen Aspekten gerecht wird und nicht bei einer Analyse von dem Zusammenhang von Staat, Kapital, Lohnarbeit und so weiter stehen bleiben sollte. Zugespitzt würden wir sagen, dass beide Seiten, also sowohl der Feminismus in so einem bestimmten, das ist nochmal ein bisschen was anderes, also dass beide Bewegungen, könnte man vielleicht sagen, also sowohl der Feminismus, ich verhaspel mich gerade, ich sollte mich besser an den Text halten. Also sowohl der Feminismus als auch diese marxistische Klassentheorie, denken wir, sind halt partikulare und einseitige Ausdrücke also der wirklichen Bewegung, verstanden eben als Streben nach einem Zustand, in dem der Mensch das höchste Wesen für den Menschen sei, also in dem der Mensch kein erniedrigtes, kein geknechtetes, kein verlassenes und kein verächtliches Wesen ist. Also nach Marx. Ich denke, das ist so ein bisschen der normative Maßstab unserer Kritik. Und wir denken halt, dass sowohl die Kritik der Klassenverhältnisse und der Ausbeutung der einen Klasse durch die andere, als auch eine Kritik des Geschlechterverhältnisses, beide letztlich streben nach so einem Zustand, nach solchen gesellschaftlichen Verhältnissen und menschlichen Beziehungen zum Ausdruck bringen. Und darin sehen wir so eigentlich die Einheit dieser zwei partikularen oder einseitigen Herangehensweisen oder Bewegungen. Und dazu wollen wir jetzt im Weiteren noch ein paar Gedanken entwickeln. Also weniger eben fertige Resultate als vielmehr Fragen, Aspekte, die wir für wichtig halten für eine kommunistische und feministische Diskussion. Und das sind eben auch die Fragen, mit denen wir uns halt in den Projekten, in denen wir uns so assoziiert haben, denen wir diskutieren, an denen wir da eben auch arbeiten und weiterarbeiten. So. Und das wird sich jetzt alles noch weiter ein bisschen um diesen Begriff der Totalität drehen. Und so vielleicht einen groben Umriss von dem so andeuten, von dem, was wir vielleicht als einen historisch-materialistischen Feminismus verstehen würden. Genau, und jetzt nochmal zu diesem Begriff der Totalität. Also, was wir ja mit der Antifa-Kritik und Klassenkampf oder diesem Text, den ihr geschrieben habt, teilen, ist, dass wir denken, dass die globale Weltgesellschaft in einen objektiven Zusammenhang darstellt, der mit dem Begriff der Totalität gefasst werden kann. Das heißt also, dass diese globalen gesellschaftlichen Verhältnisse sozusagen miteinander zusammenhängen oder eine Einheit und eben eine Totalität bilden. Dann stellt sich aber die Frage, wie diese Totalität strukturiert ist in sich. Und wie gesagt, finden wir es auch unumgänglich zu begreifen, dass diese Weltgesellschaft eine kapitalistische Klassengesellschaft ist. Also dass tendenziell der Widerspruch zwischen Kapital und Lohnarbeit maßgeblich strukturierend ist für diese Totalität. Also tendenziell polarisiert sich die Weltgesellschaft in zwei Klassen, die eben, also in das, die Klasse der, des Proletariats oder der Proletarisierten und in die Klasse der Kapitaleigner. Das heißt also, diese Klassen und diese Polarisierung ist dadurch bestimmt, ob man eben Privateigentum an Produktionsmitteln besitzt, also hat, oder ob man von diesen Produktionsmitteln, von den gesellschaftlichen Produktionsmitteln getrennt ist. Wie steht jetzt aber dieser Widerspruch von Kapital und Lohnarbeit, von dem ich jetzt ja gerade gesagt habe, der strukturiert sozusagen erstmal die erste Annahme, der strukturiert die Totalität. Wie steht dieser Widerspruch zu dem Geschlechterverhältnis? Das ist halt die Frage. Also in welchem Verhältnis steht jetzt dieser Widerspruch zu der Tatsache, dass Männer zum Beispiel mehr besitzen, mehr verdienen, die angeseheneren Tätigkeiten in der Gesellschaft ausüben, über Machtpositionen in allen, nicht allen gesellschaftlichen Institutionen verfügen, kulturelle Normen prägen, Sexualität nach den Bedürfnissen der Männer strukturiert ist und Männer über weibliche Arbeitskraft und weibliche Körper verfügen. Ja, und wir... nach unserem bisherigen Erkenntnisstand werden eben zu dieser Frage so innerhalb von so einer marxistischen Diskussion drei Positionen vertreten. Und ich nenne die jetzt kurz, bevor Katharina dann wieder noch ein bisschen weiter ausführt. Also die erste Position wäre eben, das Kapital ist der große Leveler, der große Gleichmacher, der geschlechtsblind ist und alle einfach zu Proletariern und Proletarierinnen macht. Und diese Position besagt dann eben, dass der Geschlechterunterschied sukzessive verschwindet, weil vor dem Kapital eben alle Menschen gleich sind, wie vor dem Gesetz. Und die zweite Position vertritt dann die Ansicht, dass das Geschlechterverhältnis funktional ist, also für das Verhältnis von Kapital und Lohnarbeit, dass es also nicht einfach verschwindet, sondern dass eben diese bestimmte von diesen Hierarchien und Formen der Ausbeutung und so weiter, die Katharina gerade genannt hat, dass die sozusagen deren weiter existieren innerhalb dieses kapitalistischen Prozesses eine Funktion hat für diesen Prozess selbst. Und das Geschlechterverhältnis wäre dann eben eine notwendige Bedingung für die Entstehung und die Aufrechterhaltung, die Reproduktion dieses Klassenantagonismus, des Kapital- und Arbeitsverhältnisses. Und eine dritte Position argumentiert eben, dass es nicht ausreicht, das Geschlechterverhältnis nur hinsichtlich seiner Funktion für dieses Kapital- und Arbeitsverhältnis, also das Klassenverhältnis zu begreifen, sondern dass das Verhältnis der Geschlechter zueinander, also Ausbeutung, Unterordnung, Abwertung von Frauen und Weiblichkeit, eine Eigenständigkeit oder eine relative Eigenständigkeit besitzt, gegenüber Kapital und Lohnarbeit. Und dann könnte man eben sagen, dass das auch Verhältnisse sind, die miteinander in Konflikt geraten können. Und dass nicht sozusagen das eine immer nur dem anderen dient, so, sondern dass das eine gewisse Eigenständigkeit besitzt. Und dazu musst du noch was sagen. Also nochmal kurze Erläuterung zu diesen ersten zwei Positionen, weil wir später merken werden, wir versuchen nämlich diese dritte irgendwie so zu denken und gerne mit euch... würden wir die diskutieren. Also zu den ersten zwei Positionen. Für diese erste Position, also die eben davon ausgeht, dass das Kapital geschlechtsblind ist, wäre diese gesellschaftliche Totalität ja dann auch hinreichend, nicht nur notwendig, also hinreichend bestimmt, genau durch das Klassenverhältnis. Also die Wissenschaft, die diese Totalität in ihren wesentlichen Bestimmungen begreift, wäre dann die Kritik der politischen Ökonomie. Das heißt dann eben auch, dass der Begriffsapparat, der in der Kritik der politischen Ökonomie entwickelt wurde, dass der hinreicht, um auch das Geschlechterverhältnis und alle Entfremdungen, die damit zusammenhängen, oder die ich da gerade vorhin auch so kurz aufgezählt habe, dass man die damit erklären könnte. Die zweite Position, würden wir sagen, die kritisiert die Auslassungen der ersten. Nämlich, also die würde ja eben sagen, also wie Max es gerade dargelegt hat, die zweite Position sagt ja, das Geschlechterverhältnis ist funktional, also es hat eine Funktion für dieses Klassenverhältnis. Genau, und die zweite Position, da an einem Beispiel wird das irgendwie ganz deutlich, wie das oft argumentiert wird. Die sagen nämlich, dass, also das ist jetzt bezogen auf die Kritik der politischen Ökonomie, also auf das Kapital von Marx, die sagen eben, dass dort eben beschrieben wird, wie der Arbeiter seine Arbeitskraft verkauft oder auch verkaufen muss und dafür Lohn erhält. Und weiter heißt es da, dass mit diesem Lohn sich die Arbeitskraft, also der Arbeiter seine Arbeitskraft wieder reproduziert, also die wieder herstellt. Marx übergeht nun in seiner Analyse, dass es zu dieser Wiederherstellung der Arbeitskraft noch mehr braucht und nicht nur diesen Lohn braucht und bestimmte Waren. Also bei Marx heißt es dann eben, der Arbeiter geht los und kauft sich dann eben mit von diesem Lohn Waren und die konsumiert er und damit reproduziert er seine Arbeitskraft. Und die feministische, also sozialistische oder marxistisch-feministische Kritik daran, auch aus der zweiten Frauenbewegung, war dann eben, das reicht nicht, da passiert noch mehr. Die Kritik ist nämlich, bei dieser Reproduktion der Arbeitskraft bedarf es auch selbst wieder Arbeit. Nämlich Kinder und Erwachsene müssen halt umsorgt und gepflegt werden. Also das, was heute unter Sorge- und Pflegearbeit oder auch Care-Arbeit behandelt wird. Und genau diese Arbeiten werden bis heute meist von Frauen getätigt, entweder in der Form von Lohnarbeit, dann bekommen sie eben Lohn dafür, oder auch unbezahlt im Haushalt. Wo sie als Lohnarbeit getätigt werden, sind die Tätigkeiten schlecht bezahlt. Und oder sie bekommen auch gar kein Geld, weil sie halt ja die Mütter sind oder die Oma sind und die das irgendwie alles umsonst machen. Diese zweite Position, denken wir, richtet also ihren Blick mit dieser Kritik an der Kritik der politischen Ökonomie auf die gesellschaftlich notwendige Gesamtarbeit. Also auf die Arbeit, die notwendig ist, dass diese ganze Gesellschaft in allen ihren Individuen und den ganzen Lebensverhältnissen sich irgendwie reproduziert, also diese Arbeitskraft wieder reproduziert, und richtet da aber den Blick eben auch darauf, was nicht nur in der Sphäre der Lohnarbeit und in der Warenform passiert. Also die Position stellt sozusagen fest, dass die gesellschaftlich notwendige Gesamtarbeit nicht aufgeht in der Lohnarbeit. Die von ihr thematisierte Reproduktionsarbeit bildet die materielle, emotionale und psychische Voraussetzung der Lohnarbeit, der Lohnarbeiterinnen und der Lohnarbeiter, die wiederum ja die Träger von dieser Arbeitskraft sind. Und diese zweite Position stellt dann eben fest, dass diese verschiedenen Elemente dieser gesellschaftlichen Gesamtarbeit verknüpft sind mit Geschlecht. Also genau, das ist eine Wiederholung. Also die Frauen erledigen, wie gesagt, die Reproduktionsarbeit, also sind scheinbar qua Geschlecht irgendwie auf diese bestimmten Arbeiten abonniert. Was diese Position teilweise, oder worauf die auch aufmerksam macht, ist, dass auch die Lohnarbeit selber wieder geschlechtlich strukturiert ist. Also Frauen sind, auch wenn sie Lohn arbeiten, vorwiegend in Pflege- und Erziehungssektoren beschäftigt oder in der Leichtindustrie oder im Einzelhandel. Und wenn sie nicht dort beschäftigt sind, sondern in anderen Sektoren, dann stehen sie eigentlich fast immer oder stehen sie mehrheitlich am unteren Ende der betrieblichen Hierarchien, werden schlechter bezahlt als Männer und erledigen sehr oft irgendwelche dienenden oder zuarbeitenden Tätigkeiten. Diese zweite Position, also um das nochmal zusammenzufassen, erweitert also einerseits diese erste Position, betrachtet aber das Geschlechterverhältnis wiederum nur unter dem Aspekt seiner Funktionalität für dieses Klassenverhältnis und für diese Ebene der Arbeit. Also das bleibt sozusagen ihr Thema. Ja, und jetzt sind uns da weil eben einige Probleme aufgefallen. Und zwar, also wir können jetzt dadurch, durch diese Erklärung eben verstehen, beispielsweise, warum eine Trennung in Lohnarbeit und diese nicht bezahlten Hausarbeiten, also die auch dann Reproduktionsarbeit teilweise genannt werden, warum die zum Beispiel funktional notwendig ist. Also das lässt sich schon aus der Kritik der politischen Ökonomie heraus auch verstehen. Aber wir verstehen eben nicht mit diesem Denken, warum es eben gerade Frauen sind, die bestimmte Tätigkeiten scheinbar naturwüchsig übernehmen. Und warum überhaupt diese ganze gesellschaftliche Arbeitsteilung eine vergeschlechtlichte ist in diesen verschiedenen Hinsichten, die Katharina gerade genannt hat. Und warum es nicht eben völlig zufällig ist, wer in dieser Gesellschaft welche Stellung innerhalb dieser gesamtgesellschaftlichen Arbeitsteilung einnimmt, weil es eben offensichtlich nicht zufällig ist. Zweitens, also alle Momente, die nicht eben in dieser vergeschlechtlichten Arbeitsteilung aufgehen, entgehen eben auch in dieser zweiten Position dem Blick. Und da können wir es nur noch mal so anreißen. Also wir meinen damit eben kulturindustrielle Bildwelten, Gewalt, auch sexuelle Gewalt, Beziehungen im Alltagsleben, in Freundschaften und Familie, überhaupt, ja. Dann also aber auch Sachen wie so innere psychische Bilder und Ich-Ideale und all solche Sachen, Geschlechtscharaktere, Selbstbilder, Wünsche, Träume und so weiter von den Subjekten, wie sie eben in der Gesellschaft so vorkommen. Und das alles sind eben Momente, die nicht so direkt aufgehen in diesem Komplex der gesellschaftlichen Arbeit und ihrer Strukturierungen und ihrer Widersprüche, ihrer Kämpfe und so weiter, wie sie eben im Marxismus im Mittelpunkt stehen, des Interesses. Und sie fallen daher halt aus dem Gegenstandsbereich und es gibt da für all diese Sachen eigentlich auch keine wirklichen Begriffe so innerhalb des Marxismus oder also innerhalb bestimmter Spielarten des Marxismus, könnte man vielleicht sagen. Und sie fallen deshalb halt auch sozusagen aus dem Blickfeld heraus, aus dem Gegenstandsbereich der Theorie heraus und eben dann auch aus dem Gegenteil, aus dem Blickfeld der gesellschaftlichen politischen Praxis heraus. Und eine dritte Frage, die wir halt für wichtig halten, die auch zusammenhängt mit der zweiten, ist, also wenn diese kapitalistische Ökonomie mit ihrer vergeschlechtlichten Arbeitsteilung für Frauen eben nur so eine Überausbeutung bereithält, also warum macht sie dann eigentlich mit? Also das ist sozusagen auch, reißt dann eben auch Fragen an nach Subjektivität, denke ich, und nach auch Legitimationsideologien und so weiter. Und wie, also kriegt man die sozusagen in den Blick? Genau, und das ist jetzt ja eigentlich so die Frage, also worin besteht jetzt eigentlich diese dritte Position? Also die dann das alles in den Blick kriegen soll. Wie gesagt, eine fertige Antwort haben wir darauf nicht, deshalb würden wir das gerne ja hier besprechen. Aber wir haben uns überlegt, wo man sozusagen auf der theoretischen Ebene ansetzen könnte. Vorweg nochmal, wir halten also diese zwei skizzierten Positionen nicht für vollkommen falsch. Wir denken, es ist richtig, dass die Proletarisierung weltweit fortschreitet. Und es ist auch richtig, dass sich durch diese Proletarisierung diese geschlechtliche Arbeitsteilung nicht auflöst und auch nicht die Vergeschlechtlichung der Sektoren der Lohnarbeit aufhört. Und auch die unbezahlte Sorge- und Pflegearbeit bleibt weiterhin notwendiger Bestandteil der gesellschaftlichen Gesamtarbeit. Also sowohl diese große Tendenz, die erste Position vertritt, scheint eine Plausibilität zu haben oder denken wir, hat eine Plausibilität, genauso wie die zweite. Genau, was ist jetzt aber das, also was ist das jetzt aber, was darin nicht genau aufgeht? Wenn man jetzt nochmal, wir haben das jetzt ja kurz schon umrissen, was diese Alltagsebenen sind, wie Sexualität, Alltagsleben und so. Wenn man das jetzt nochmal auf die Theorie hebt, wo könnte man da einen Anknüpfungspunkt finden? Und dazu gibt es ein interessantes Zitat von Friedrich Engels. Der hat nämlich gesagt, also ich lese das jetzt mal vor, dieses Zitat. Nach der materialistischen Auffassung ist das in letzter Instanz bestimmende Moment in der Geschichte die Produktion und Reproduktion des unmittelbaren Lebens. Dies ist aber selbst wieder doppelter Art. Einerseits die Erzeugung von Lebensmitteln von Gegenständen der Nahrung, Kleidung, Wohnung und den dazu erforderlichen Werkzeugen. Andererseits die Erzeugung von Menschen selbst, die Fortpflanzung der Gattung. Die gesellschaftlichen Einrichtungen, unter denen die Menschen einer bestimmten Geschichtsepoche und eines bestimmten Landes leben, werden bedingt durch beide Arten der Produktion. Durch die Entwicklungsstufe einerseits der Arbeit, andererseits der Familie. Was also hier bei Engels als Totalität beschrieben wird, umfasst sowohl die Produktion von Lebensmitteln und Werkzeug, was dann eben später als in der Kritik der politischen Ökonomie für die kapitalistische Gesellschaft ausformuliert wird, als auch zusätzlich noch dieses andere Element, nämlich die Produktion von Menschen. Und diese Produktion von Menschen ist jetzt ja keine Produktion von Waren. Und hier denken wir, dass halt ein wichtiger Anknüpfungspunkt wäre für eine historisch-materialistische Subjekttheorie. Und also diese konkreten Schritte, wie das, diese soziale und psychische Formungs- und Bildungsprozess von den Menschen vonstatten geht, das haben Marx und Engels nicht beschrieben. Teilweise wurde das aber dann ja schon anderweitig entwickelt, wie zum Beispiel bei Freud, wo wir denken, wo man auch weitermachen kann. Genau, aber als großen Aufriss, der jetzt eben wichtig ist, sozusagen diese Beschreibung der Totalität umfasst dabei bei Engels zwei Momente, auch die Produktion des Lebens. Ja, also genau, und das ist uns eben wichtig herauszustellen, dass diese beiden Momente, also sowohl diese Produktion der Lebensmittel und der Werkzeuge, als auch diese Produktion des Lebens der Menschen, also das, was hier einerseits genannt wird als eben ja, Entwicklungsstufe der Arbeit, andererseits eben Entwicklungsstufen der Familie, dann historisch betrachtet, dass es beides eben diese gesellschaftliche Totalität strukturiert und dass diese eben nicht nur, also wenn man sie versteht als Gesamtheit des menschlichen materiellen Lebensprozesses, dass sie dann eben nicht identisch ist mit dieser Gesamtheit des Kapitalverwertungsprozesses. Also, und genau, also das ist so ein Punkt, den wir auch in unserer Kritik in dem Text Der kommende Aufprall so ein bisschen versucht haben, dann zu zeigen, dass da in dem Text eben so, was uns so schien, als wären so Ideen von beiden, von diesen Totalitäten sozusagen, also einer kleineren und einer größeren vielleicht vorhanden. Also dass manchmal geredet wird eben von dieser Totalität der Kapitalverwertungsprozesse und andererseits dann eben gesagt wird, aber darin geht diese Totalität eigentlich nicht auf. Und also was wir eigentlich dann denken, was eben wichtig ist, ist das weiterzudenken, was genau geht eigentlich nicht darin auf und wie könnte man sozusagen so ein konkreteres, reicheres, vollständigeres Bild von dieser Totalität eigentlich erhalten. Was müsste man damit theoretisieren und welche Vermittlungen dann auch zu dieser Totalität des Kapitalverwertungsprozesses, dieser kleinen. Genau. Und ja, das wäre eigentlich so die erste Erweiterung, die wir so vorschlagen würden. Und die zweite wäre dann eine Analyse dessen, also wie sich die jeweiligen Gesellschaften sozusagen, welche Bilder sie sich von sich selbst machen, wie sie versuchen, sich selbst zu erklären. Und da kommt dann eben diese ganze Frage der Ideologie und dieser sozusagen symbolischen Ordnungen halt rein. Also welche Ideologien, Bilder, Normen, Werte gibt es denn in der Gesellschaft über diesen Prozess der Produktion der Lebensmittel und der Produktion des Lebens. Also welchen Reim machen sich sozusagen die Menschen auf ihre eigenen Verhältnisse, sowohl im individuellen Sinne als auch im ganz großen Sinne. Also was ist der Sinn meines Lebens, wer bin ich, was soll ich eigentlich, wie ist die Welt beschaffen, was darf ich nicht und so. Und all diese Fragen werden halt geklärt in bestimmten sozusagen Sinnsystemen, sowohl die halt im Alltagsleben spontan teilweise entstehen, aber die halt auch ja, eben in der Kunst, in der Philosophie, in Wissenschaften, Kulturindustrie, Religion und Mythen sozusagen produziert werden von Spezialisten, die halt dafür zuständig sind. Also Marx nennt es halt diese idealistischen Superstrukturen in der deutschen Ideologie. Und das sind eben auch, würden wir sagen, alles Schauplätze des Geschlechterverhältnisses. Und wenn man sozusagen das Geschlechterverhältnis umfassend begreifen, kritisieren und angreifen will, muss man halt auch auf diesem Feld sozusagen sich tummeln und diese Sachen kritisieren. Und da kommen dann, denken wir, halt auch viele der Methoden und Gesichtspunkte herein, die halt der Feminismus entwickelt hat, auch gerade der Feminismus, der sich nicht nur in diesem marxistischen Feld entwickelt hat, sondern halt auch zum Beispiel in der Psychoanalyse oder auch postmoderne Theorien könnten da vielleicht interessant sein. Genau. Ja, genau. Also wie Max gerade meinte, das ist irgendwie auch kein Zufall, dass halt also ab Mitte des 20. Jahrhunderts oder so mit der zweiten Frauenbewegung, weil eigentlich glaube ich auch schon mit der ersten, sich gerade der Feminismus stark ja auch auf die, genau darauf bezieht, also auf Subjekttheorie oder auf Kulturtheorien oder was auch immer. Also scheint ja dieses Geschlechterverhältnis auch irgendwie so gar nicht so wenig verankert zu sein. Genau, und das muss man, glaube ich, wenn man eine historisch-materialistische Theorie macht, irgendwie auch ernst nehmen und mal gucken, was in diesen Bereichen halt los ist und das sozusagen nicht, genau, also das in diese Theoriebildung mit reinnehmen. Genau, wichtig ist jetzt vielleicht noch, dass diese Momente, also wir haben jetzt sozusagen wenn man nochmal kurz zu Engels geht, wir haben jetzt diese zwei Momente dieser Totalität auf ganz abstrakt beschrieben. Es gibt die Produktion der Lebensmittel und der Werkzeuge und es gibt die Produktion des Lebens. Die Produktion des Lebens wäre sozusagen der Ankerpunkt für uns, wo wir sagen, ja, das ist historisch-materialistisch, auf der Ebene könnte man jetzt die Subjekttheorie und diese, was Marx meinte, diese ideologischen Superstrukturen analysieren. Und dann kommt, denken wir, dass ein wichtiger Gedanke noch ist, dass diese Momente dieses historischen Gesamtprozesses, also die da in dieser Totalität sind, dass die sich, die entwickeln sich einerseits nicht völlig unabhängig voneinander, natürlich, also sonst würde der Begriff der Totalität ja auch teilweise keinen Sinn machen, aber wichtig ist auch, dass die sich nicht notwendig simultan und harmonisch entwickeln, sondern dass es halt vielmehr auch zu Ungleichzeitigkeiten kommen kann und zu Friktionen. Und dass halt Entwicklungen in der einen Dimension durch Gegenentwicklungen oder Gegentendenzen oder in der anderen Dimension konterkariert werden können oder dass es da auch zu Stagnation kommt. Also um das nochmal kurz ein bisschen zu verdeutlichen, welcher Gedanke dahinter steht. Es gibt einerseits, würden wir jetzt sagen, schon diese allgemeine Tendenz, dass halt Frauen zunehmend in den Arbeitsmarkt eingezogen werden und zum Beispiel auch juristisch mit Männern gleichgestellt werden, also in den letzten Zeit Mitte des 20. Jahrhunderts. Zugleich aber, also sozusagen könnte man sagen, da gibt es diese eine Tendenz und zugleich aber gibt es eine Gegentendenz, jetzt gerade diese von einem maskulinistischen Autoritarismus, der sich halt aus diesem reich gefüllten Reservoir patriarchaler Bilder und Gesten und Erzählungen bedient. Und damit bringen zum Beispiel gerade männliche Subjekte oder die männliche Subjektivität so eine krisenhafte und in Unordnung geratene Welt wieder in Ordnung und kompensieren halt auch alltägliche Erfahrungen von Ohnmacht und Objektivierung und Unfähigkeit über das eigene Leben zu bestimmen. Ein Beispiel wäre da jetzt zum Beispiel auch dieser große Zulauf, den Wladimir Putin halt gerade irgendwie erlebt als mächtiger und hilfebringender viriler Übervater, der Retter der Nation irgendwie imaginiert. Also und unser Punkt ist sozusagen, das auch ernst zu nehmen, dass es eine Gegentendenz sein kann gegen diese allgemeine Tendenz, die es irgendwie auch gibt, nämlich so einer tendenziellen Gleichstellung auf der juristischen Ebene zum Beispiel. Um es jetzt abzuschließen, wollen wir noch kurz auf die Fragen zu sprechen kommen, die wir in unserem Ankündigungstext aufgeworfen haben. Wir hoffen, dass jetzt deutlich wurde in dieser Skizze, dass wir eben denken, dass dieser Begriffsapparat der Kritik der politischen Ökonomie nicht ausreicht, um das Geschlechterverhältnis zu kritisieren, aus den genannten Gründen. Und wir denken eben, dass deshalb ein historisch-materialistischer Feminismus, also wenn es ihn gibt, sozusagen, nicht ausschließlich sich um bezahlte und unbezahlte Sorge- und Care-Arbeit und überhaupt, also auch weitergefasst, um diese geschlechtliche Arbeitsteilung drehen kann, sondern eben weitere Aspekte dieser gesellschaftlichen Gesamttätigkeit in den Blick kriegen muss und begrifflich fassen muss und dann aber eben auch zum Gegenstand von Auseinandersetzungen machen muss, von praktischen. Ja, und was das aber eigentlich jetzt genau heißt, also gerade weil wir hier auch in so einer Reihe sprechen, wie heißt die Klasse, Macht, Kampf? Ja, genau. Also wenn wir gerade hier in diesem Rahmen diskutieren, dann wäre vielleicht auch die Frage, okay, also wie können eigentlich so ja, Leute, die halt eigentlich vor allen Dingen ausgehen von einer von dem Versuch, eine Selbstorganisierung der Klasse hinzubekommen, sozusagen sich selbst zu organisieren, um das Kapital-Arbeitsverhältnis aufzuheben. Wie können die jetzt eigentlich intervenieren in solchen Bereichen, eben wie Subjektivität oder auch in diesen Bereichen der, sozusagen der Überbauphänomene oder so, dieser idealistischen Superstrukturen? Also mit welchen Mitteln kann man da eigentlich überhaupt kämpfen beispielsweise und wie kann man das zusammenbringen mit diesen anderen eben auch sehr sinnvollen und notwendigen Kämpfen, die ihr so in den Mittelpunkt gerückt habt? Ja, das wäre es von unserer Seite.